Sebastian, es ist die Folge 40. Was, echt? Heute? Ja, heute. Hi, muss man da was Besonderes machen? Keine Ahnung. Nee, oder? Bier einfach holen? Einfach wie immer. Dominik, wir holen uns ein Bier und sehen uns gleich wieder. Bevor es heute losgeht mit Molle und Korn, möchten wir euch noch kurz unserem Partner EasyJet ans Herz legen. Genau, EasyJet ist nämlich die Airline für Berlin, die euch auch quer durch Deutschland fliegt und das gleich mehrmals am Tag. Wenn ihr also statt durch Europa auch mal wieder quer durch die Republik wollt, bucht einfach einen Flug nach München, Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf oder auch Köln. Und das Beste, ihr startet ganz bequem von Tegel. Alle Flüge und die günstigsten Preise findet ihr auf easyjet.com. Direkt vom Kurfürstendamm in Berlin. Molle und Korn. Der Podcast von der Berliner Morgenpost. Und hier sind Emina Benalia und Sebastian Geißler. Hallo und herzlich willkommen bei Molle und Korn. Molle und Korn, Folge 40. Zum Wohl, zack, hier, wir stoßen an mit Berliner Bier und Berliner Radler. Die Zeit fliegt, oder? Die Zeit ganz fliegt, ehrlich, genau. Ganz ehrlich, das erinnert mich an eine populäre Airline. Geträumt, ja. Das ist ganz merkwürdig, weil ich bin ganz fest davon ausgegangen, dass wir jetzt Folge 37 aufzeichnen. Nein, und dann habe ich geträumt, wie ich in die Redaktion komme. Ganz ehrlich, kennst du diese Szene in Titanic, wo Jake so an die Treppe tritt und Kate runterwandelt oder runterspaziert und alle klatschen? Ja, ja, das so kam ich in die Redaktion und alle haben geklatscht, weil wir die 40. Folge aufgezeichnet haben. Und das hatte ich im Traum erlebt. Nein. Und bin dann aufgewacht und dachte, komischer Traum. Ach Mensch, klatscht gar keiner. Ja, ja. Dafür haben wir jetzt Currywurst und Pommes und du hast eine echte Berliner Bulette mit Senf. Das ist auch schön. Ist übrigens was man auch schon in den 20er Jahren gegessen hat, bin ich mir ganz sicher. Wobei, ich weiß gar nicht, Currywurst wurde erfunden, quasi diese Curry von wie hieß sie, Hertha Heuwer in Berlin. Weiß ich gar nicht, in welchem Jahr das war. Vielleicht gab es das auch noch gar nicht. Aber auf jeden Fall gab es schon Bulette, gab es auf jeden Fall mit zünftig. Einfach nochmal zum Wohl. Berliner Kindl. Ich war am Wochenende das in einer Kneipe, in einer Kreuzberger Kneipe. Ja. Hab das Spiel BVB geguckt, gegen wen haben sie gespielt? Schönes Spiel, auf jeden Fall. Schön. Kann man immer mal so reinrufen, schönes Spiel, auch wenn du es gar Spiel. Nicht gesehen hast. Schönes Spiel. Schönes Spiel. Oh Gott, es gab so viele Spiele, Champions League. Ja, Hertha gegen Bayern. Ich bin vollkommen raus. Ja. Auf jeden Fall kam ein Däne rein und bestellte ein Berliner Kindl. Das konnte ich natürlich nicht auf mir sitzen lassen, bin dann zum Tisch rübergegangen und habe gesagt. Der Tee ist Kindl, oder? Der Tee ist Kindl. Hat er sich bedankt. Echt? Ja. Schön. Ich habe mich auch ein bisschen alt gefühlt. Dass du so besser bist, so schnell. Ja. Bald sitze ich am Fenster und beobachte den Verkehr und schreie den Leuten nach. Mit so ein schönes Gib Kissen im Fenster. Gib mal Müll auf. Ja. Spielt mal bei euch. Was soll denn? Benutze mal den Radweg. Oh, Radweg ist ein gutes Königin der Überleitung. Genau, wir wollten ein bisschen raus auf das Thema, da sind wir schon mit einem Thema. Da könnte man eigentlich mal so ein Musikbett jetzt unterlegen. Zack, genau, Radwege, das in diesem, also mehr Berliner steigen um aufs Fahrrad. Jetzt dieses Jahr so was viel wie... Was die Leute natürlich nicht sehen, dass ich gerade mitdance. Echt, zum Musikbett, das ist schön, dass ich das so viel Freude macht. In Berlin sind so viele Menschen aktuell unterwegs mit dem Fahrrad wie seit den 50er Jahren nicht mehr. Nicht seit den 20ern, sondern seit den 50ern. 20er zieht sich so ein bisschen durch die Sendung, wegen Babylon Berlin. Bin ich ja mittlerweile ein Fan. Genau, und zwar, es wurde gezählt, elektronisch. Früher hat man von Hand gezählt, noch vor wenigen Jahren. Jetzt, seit 2015, wird das irgendwie täglich erfasst. Rund um die Uhr jeder Radfahrer. Und die Zahlen besagen, dass mehr als 12 Millionen Radfahrer diesen Sommer von Mai bis September gezählt wurden. Im Vorjahreszeitraum 10,9. Ja. Ja, ist eine Steigerung von rund 10%. Das mag so sein. Wobei man auch sagen muss, dass der Sommer dieses Jahr natürlich auch fantastisch ist und sich ungefähr von Januar bis jetzt zieht, gefühlt. Natürlich nicht. Wann hat das eigentlich angefangen? Ich glaube, dass ich so Ende April schon so wirklich quasi nach der Oberkörper, Brust raus, im Garten gesessen habe und das so. Oder kommt auf mir meiner so Terrasse elend da. Die Sonne, unglaublich, lang unglaublich. Vor. Ja. Und ich weiß, eigentlich müsste ich schlechtes Gewissen haben, so als Teil der Menschheit, weil du als Teil Klimawandel, ja, ich gebe es ungern zu, aber so ist es. Ja. Klimawandel und wahrscheinlich hat es was damit zu tun, aber andererseits ist das schon ziemlich gut, so einen langen Sommer zu haben. Und ich habe jetzt schon richtig, richtig Panik vor diesem Umbruch. Das ist das. Ich bin zum Beispiel jetzt gar nicht mehr gewohnt, dass du plötzlich frierst und so. Oder dass du überlegen musst, okay, jetzt muss ich die Heizung hier anmachen. Geht die eigentlich noch und sowas? Bei mir geht sie nicht richtig. Ich habe die gestern angemacht, weil ich heute so ein bisschen verschnupft bin, wie du hörst. Ja, und die genau. geht nicht so richtig. Was macht man da eigentlich? Hausverwaltung anrufen. Ja, mitunter ist, dann muss dann da ein bisschen Luft abgelassen werden und solche Sachen. Aber das sind dann die Fragen, das stellt man sich plötzlich, wenn der Herbst wieder losgeht. Ja. Genauso, ich brauche eigentlich Winterstiefel. Ich habe keine mehr. Ich muss eigentlich losgehen. Radfahren, fährst du eigentlich Rad, Sebastian? So sportlich und schlank, wie du aussiehst. Eigentlich täglich. Also, und zwar immer zur U-Bahn, da zur Warschauer Straße. Aber jetzt habe ich einen Platten gerade. Wie lange ist das? Wie lange ist der Radweg? Da ist überhaupt kein Radweg. Das heißt, ja, du kannst da parallel zur Stralauer Allee kannst du fahren, aber ich fahre immer so diese hinteren Sachen da, weil ich dann quasi von der rückwärtigen Seite da an den Bahnhof ran fahre und so. Das geht ganz gut, aber jetzt, wie gesagt, seit mehreren Tagen schon Platten. Ich glaube, ich muss flicken. Kannst du das eigentlich? Nee. Bist du ein Westkind? Du bist ein Westkind, das haben wir schon öfter besprochen. Okay, ich habe das als Kind mal gemacht, aber ich glaube heutzutage, du flickst nicht, du kaufst einen neuen Schlauch und dann ist das gut, dann ist das Thema erledigt. Nee, ja. Also ich erinnere mich noch, wie wir das als Kinder gemacht haben. Also du hast deinen Schlauch aufgepumpt, unter Wasser gehalten, hast immer gesehen, wo die Bubbles aufsteigen, die Luftbläschen und dann kannst du das... Ja. Also als Grundschüler, heute verdiene ich ja gutes Geld und dann lasse ich das machen. Ich will ich kann mich rausreden, von wegen, einerseits kann man sagen, der ist zu faul dafür, der will sich die Hände nicht schmutzig machen oder so. Hände schmutzig machst du dir mal aufpumpen sowieso und so, hören das kein Argument ein. Aber ich unterstütze quasi im Kiez so einen kleinen Fahrradladen. Das finde ich super. Ich will keine Schleichwerbung machen, aber in Friedrichshain ist eine bekannte Adresse, da bringe ich das mit. Mir ist letztens bewusst geworden, dass, also ich weiß nicht, ob wir das insgesamt so machen als heutige Gesellschaft oder ob das jetzt so mein Ding ist. Mhm. Man unterstützt das Handwerk auch viel zu selten. Das ist mir aufgefallen, als meine Schuhe kaputt gegangen sind und ich sofort, zack, Online-Shop angemacht, habe mir schon den nächsten rausgesucht und dann dachte ich, nee, eigentlich sind die Schuhe ja nur noch in Ordnung, du musst die nur neu besohlen lassen. Und dann habe ich echt gegoogelt, wo der nächste Schuhmacher ist, weil ich das nicht wusste. Also früher wusste ich sofort, zum Beispiel in Usbekistan, ich erinnere mich, da hatten wir so eine kleine Bude, so mitten auf dem Hof und da saß der Schuhmacher und da saßen die ganzen Kids bei ihm, haben zugeguckt, wie er die Schuhe repariert. Das war super faszinierend. Tatsächlich. Auch dieser Gestank von dieser verbrannten Sohle. Aber das habe ich wunderbar in Erinnerung. Du guckst mich schon wieder so komisch an. Nee, red ruhig weiter. Das okay. Meine Kindheitserinnerungen wecken bei manchen Leuten so Mitleidsgefühle. Nein, das war schön. Die gute alte Zeit quasi, wenn man so zurückdenkt. Negative Sachen vergisst man ja und dann... Auf jeden Fall habe ich beschlossen, Sachen mehr zu reparieren. Auch meine Kaffeemaschine ist kaputt gegangen. Auch da war ich schon drauf und dran, eine neue zu bestellen. Und habe mir jetzt gedacht, nee, das mache ich nicht. Ich suche mir jetzt so ein Reparaturservice-Büro und das gebe ich da ab. Aber ist das ein Vollautomat oder ist das normal so Filterkaffee? Denn da lohnt es sich dann oft nicht mehr. Na gut, dann lohnt es sich schon, wenn das ein paar hundert Euro gekostet hat am Ende. Nee, hat es nicht. Okay, dann weiß ich nicht, was ein Vollautomat ist. Kaffee-Vollautomat, wo du auch so Cappuccino und so ja, weiter. Ja, kann ich, aber auf Knopfdruck, da lege ich so eine Kapsel rein. Nee, nicht mit Kapsel, das ist dann wieder Kapselautomat, das ist was anderes. Vollautomat ist quasi so italienisch zum Aufschäumen und so, diese Edelstahlteile. Nee, sowas habe ich nicht. Aber in dem Zusammenhang habe ich auch recherchiert, dass es in Berlin sogenannte Repair-Cafés gibt. Kennst du die? Repair-Cafés? Aus dem Vorgespräch kenne ich die, aber sonst, nee, sag mal. Also Repair-Cafés sind Cafés, immer bestimmt an unterschiedlichen Orten, immer in jeweiligen Kiez, einmal im Monat findet das statt. Vorher kannst du dich bei Facebook zu diesen Repair-Cafés anmelden und sagen, meine Waschmaschine ist kaputt, macht die und die Geräusche und da tröpfelt's. Oder wie bei mir, meine Kaffeemaschine ist kaputt und das Wasser läuft nicht aus der Drüse. Was soll ich machen? Und die Leute, also es gibt Techniker, die sich darauf vorbereiten und in diesen Repair-Cafés dir eine Anleitung geben, wie du es reparieren könntest. Also Hilfe zur Selbsthilfe. Ja. Hilfe zur Selbsthilfe, es ist kostenlos. An mir würden die verzweifeln. Sie dürfen aber nicht selber reparieren, weil das ist ja eine Dienstleistung und dann müssen sie dafür Geld verlangen. Aber rein theoretisch muss kannst du hingehen. Muss man das? Ist das so? Weiß ich gar nicht. Na gut, in so einem Shop da vielleicht, aber naja. Aber das finde ich eine feine Sache. Ja, bevor man alles wegschmeißt, wird man vielleicht versuchen, entweder selbst zu reparieren mit Anleitung oder auch mal weggeben und fragen, was das kostet. Ich bin heute ein bisschen angedüselt. Ja, das kommt dabei raus, wenn man so ein Bierchen sich hier schon zur Mittagsstunde genehmigt, sage ich mal. Aber Schuhe besohlen lasse ich übrigens auch. Also gerade weil ich meine Budapester hier, da kannst du noch eine Saison die rausholen, Jahre einfach mal neu besohlen lassen. Weiß ich gar nicht, ob das, gab es vielleicht damals auch schon bestimmt. Klar. Ja, das ist ja klassisch. Das sagtest du ja auch schon für wegen 20er Jahre, da brauchst du gar nicht viel ändern für den Look. Weil Sebastian sieht, nur die Jeans müsstest du wechseln. Die Jeans sonst? Muss weg und das Monokel muss akkurat ins Auge geklemmt werden und dann... Und dein Bärtchen beschnitten, so Spitzbärtchen. Ich glaube, dafür reicht mein Bartwuchs gar nicht, das gibt es gar nicht her. Zurück zu den Radwegen. Ja, das Fundstück der Woche. Ja, das war genau. Gefunden im Internet. Molle und Korn, das Fundstück. Genau, und zwar habe ich gesehen, es gibt jetzt tatsächlich fertiggestellt und quasi in Realita nachzuvollziehen, sozusagen für mich quasi der erste gute Radweg in Berlin, neue Radweg, wo an der Stromstraße in Moabit, genau, in Mitte. Ist jetzt auf wenigen, in Mitte? Moabit ist Mitte. Okay. Ja, gut, aber Moabit ist Teil des Bezirks. Ja, aber es ist in Moabit. Ich werde ein bisschen klugscheißen, Entschuldigung. Wenige 100 Meter nur, aber da sind jetzt ist eine separate Radspur und der Autostreifen ist links davon, sodass du quasi wirklich abgetrennt jetzt fahren kannst da. Es sind leider nur ein paar hundert Meter, aber so stelle ich mir das vor. Und ich frage mich ehrlich gesagt ja, warum Berlin ist an so vielen anderen Stellen sonst nicht hinkriegt, einen vernünftigen Radweg zu bauen. Denn du kannst in Amsterdam und so weiter, auch in Dänemark teilweise, kannst du sehen, wie Radwege angelegt werden müssen und wie die auch an die Kreuzung rangeführt werden müssen, um die Kreuzung zu queren und zu kreuzen und so weiter. Das ist alles kein Hexenwerk, das gibt es woanders. Das kannst du einfach fast 1:1 könntest du das kopieren. Dass Berlin das nicht so richtig hinkriegt, ist mir kein Rätsel. Aber dann hätten wir nichts zu meckern, ne? Nee, das will man ja aufsaugen, ne? Nee, aber Berlin, es ist wirklich, ich meine, und wenn man an so einer Stelle versagt, wie ist es dann bei beispielsweise in der Bildungspolitik und so weiter? Denn Radwege bauen ist nun wirklich it's not rocket science, ja. Ja, ich kann bis heute nicht rechnen, deswegen habe ich gedacht, gehe ich mal in einen Beruf, wo ich nur schreiben muss. Ja, Journalisten und Zahlen und so weiter und Zahlendimensionen und so weiter, das ist ja immer ein Problem, ne? Und ja. Auf jeden Fall hast du mir ja dieses Foto geschickt. Mhm. Das wurde auf Facebook gepostet von einem Kollegen, von einem Redakteur. Und es sieht wirklich ordentlich aus. Also das Besondere ist, rechts ist halt der Fußgängerweg, links sind die Parkplätze. Wie es auch sein muss. So rum muss es sein. Das heißt, vorher wurde der Fahrradweg ist geschützt. Also du fährst nicht an dieser Automasse vorbei, sondern wirklich von rechts und links ist eigentlich ruhig. Genau, sonst reißt einer die Tür auf und so weiter. Und aber das ist jetzt Stromstraße. Kann man sich ja mal angucken, wenn man das. Und was ich auch noch gesehen habe, ich bin letzte Woche am Viktoriapark vorbeigefahren. Das ist in Kreuzberg. Die Katzbachstraße läuft da lang, Kreuzbergstraße. Und erst habe ich es gerochen, dann habe ich es gesehen. Diese starke, intensive Farbgeruch lag in der Luft. Ja, und hat Berlin sich an vielen Orten in der Luft liegt. Nein, leider nicht. Aber genau, Stichwort das ist Warschauer Straße wieder. Genau. Ich komme da täglich vorbei und manchmal ist das echt, denke ich mir, Mann. Nimm doch so ein Duftbäumchen, Berlin, häng es dir an die was Nase. Ist aus dir geworden? Wirklich, ja. Dir roch war es nach Farbe und ich dachte, machen die Fahrwege neu? Nee, die haben tatsächlich am rechten Fahrrand gerade so einen grünen Streifen gelegt oder markiert für die Fahrräder. Und das ist tatsächlich auffällig, zumal die Farbe noch frisch und leuchtend ist und eine gute Maßnahme, Anfangsmaßnahme, wobei ich mich just in dem Moment auch gefragt habe, in ein paar Jahren wird das ausgewaschen sein, das Grün. Wird ausgewaschen sein. Und man wird sich dran gewöhnen und ich weiß nicht, ob das wirklich so viel Sinn macht, das Ding einfach grün anzustreichen, wenn da wirklich keine Poller drum stehen und das nicht von den normalen Straßen abgetrennt ist. Ja, frage ich mich auch. Übrigens, jetzt fängst du auch schon so ein bisschen an zu Berlinern. Ich bin jetzt auch schon gut 10 Jahre ich versuch's in Berlin. Nicht. Nee, ich hab's jetzt auf Scherz gemacht. Auch durch Babylon und Berlin frage ich mich, warum Berlinern eigentlich die jungen Leute nicht mehr so richtig. Es ist da ja fast eher so ein Randgruppenphänomen, junge Menschen, die Berlinern. Aber warum die eigentlich? Die Brandenburger, die Berlinern jetzt dort. Ja, stimmt, die sprechen mehr so, ja. Aber die Berliner, das sind ja alles zugezogen, ne? Ja. Mhm. Also ich merke das ja auch an meinem Lütten, der kann überhaupt null Berliner. Na gut, ich kenne aber auch Original-Berliner, die hier geboren sind und wo auch die Mutter schon Berlinerin war und so weiter, aber die Berliner aber auch nicht. Und das ist aber, warum eigentlich nicht? Das kommt so ein bisschen durch Babylon Berlin, könnte ich mir vorstellen, dass es das ein bisschen wiederkommt. Du bist voll in diesem Fieber, oder? Ich bin ein bisschen in Fieber drin. Sebastian tanzt auch gerade in Charleston. Es gibt auch bei Spotify, gibt es in der Babylon Berlin Playlist, habe ich mir angemacht. Ich höre immer The Great Gatsby. Der Grammophon an, habe ich dann auch gesehen, genauso bei diesen Related-Sachen, da quasi Great Gatsby, auch eine Playlist. Ist mal auch meine Bulette. Ja. Molle und Korn, das Fundstück. Was haben wir denn noch auf dem Zettel, Mensch? Achso. Und zwar eine Meldung, die mich heute früh zum Lächeln gebracht hat, weil ich die Nachrichten von gestern geguckt habe. Nein. Und zwar im RBB lief eine Meldung, beziehungsweise ich fange mal anders an. Meldungen von Hausbesetzungen ist ja jetzt nichts Neues, hat man ja in den letzten Tagen oft erlebt. Zum Beispiel am Samstagabend wurden in der Skalitzer Straße in Kreuzberg und auch in Moabit wieder mal Häuser besetzt. Ich weiß, in Großbärenstraße, auch in Kreuzberg, wurde auch ein Haus besetzt. passiert immer wieder. Meistens sind das junge Leute, meistens sind das Aktivisten aus der linken Szene. So, diese Meldung war aber echt süß. Und zwar haben im Jahr 2012 Senioren ihr Begegnungszentrum besetzt. Und zwar hatten sie ein Begegnungszentrum in Pankow, in der Stillen Straße auch. Stillen Straße, aber das ist ganz schön laut plötzlich. Wurde es ziemlich, sehr gut, Sebastian. Ja, ja. Sehr schönes Spiel, Wortspiel. Genau, sie konnten die Miete nicht mehr bezahlen, beziehungsweise die Kosten für das Haus und mussten dann raus. Und da haben sie sich gedacht, nee, machen wir nicht, wir besetzen das Ding jetzt. Und haben dann 2012 richtig krass Randale gemacht und das hat auch einiges bewirkt. Die Meldung ging um die Welt. Um die Welt? Um die Welt. Wirklich. Also alte Leute, die plötzlich das war so niedlich. Also ich empfehle jedem nochmal in die Mediathek reinzugucken vom RBB Abendshow. Da sitzt dann diese alte Oma und erzählt, ja, ich habe Bekannte in Afrika und da hat mir erzählt, ich habe euch gesehen im Fernsehen und wir sind weltbekannt. Auf jeden Fall hat die Volkssolidarität eingegriffen und das Haus dann gekauft. Oder und die Kosten. Sie doch drin bleiben, die Senioren. Genau. Und warum die Meldung kam, war eigentlich, es gab eine Renovierung und jetzt durften die Senioren wieder rein. Aber ich fand es sehr schön, dass Hausbesetzungen keine Generationssache sind, sondern auch, dass Senioren durchaus was bewirken können und auch mal. Ne? Das stimmt, die Senioren, die können sich das wieder, aber diese linken Aktivisten, das sind ja Kriminelle. Also die behandeln ja weder aus Not, sondern das ist für die ein Happening und so weiter. Und das kostet wieder unglaubliches Geld, da, diese Polizeieinsätze und so weiter. Es ist ein weites Feld, ja. Aber ich finde das nicht gut. Aber vor allem macht das auch nicht so wirklich Sinn, ne? Weil die Mieten im Kiez bleiben ja trotzdem gleich, ne? Ja, das ist halt, damit das sind halt, ich sag da nichts mehr zu. Aber die Besetzung hier in Kreuzberg, die bieten immer regelmäßig Kuchen an. Wie, die Senioren oder was? Nee, das war Hausbesetzung in der Großbärenstraße. Ich finde das immer unglaublich, weil unsere Polizei hat wirklich andere Sachen zu tun, als irgendwie ständig da diese sogenannten Aktivisten da aus den Häusern zu holen. Und das bindet dann immer mindestens eine Hundertschaft. Das ist nicht so toll in Berlin. Festival of Lights geht noch bis zum 14. Boom, hast du gesehen? Stadtgespräch. Molle und Korn. Stadtgespräch. Hast du es gesehen? In diesem Jahr noch nicht. Ich habe es gesehen und zwar ganz toll fand ich zum Beispiel den Fernsehturm, der irgendwie so angestrahlt ist, dass quasi ein nach oben fahrender Aufzug nach draußen dran projiziert wird. Und so würde so ein Aufzug nach oben sausen. Das ist ganz, ganz cool. Und auch sonst ist es einfach ein Erlebnis. Also Festival of Lights, jedes Jahr eine Riesensache. Es ist das 14. Festival. Und eigentlich so ziemlich das bekannteste weltweit. Da kann man schon als Berliner schon ziemlich stolz drauf sein. Also es gibt das Berlin leuchtet. Ja, ich komme da sowieso immer durcheinander, was da jetzt was ist und so und das warum. Das wissen auch viele nicht. Ja. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ja, aber tatsächlich gibt es Berlin leuchtet. Das ist zwei Wochen vor Festival of Lights. Und dann beginnt Festival of Lights. Das ist eine komplett andere Veranstaltung. Aber warum? Und warum so nah? Und liefern die sich in Battle? Wer cooler ist? Oder das ist auch irgendwie, man weiß es nicht, aber Hauptsache es leuchtet. Ja, es ist immer fantastisch, die Sehenswürdigkeiten Berlins in diesem ganz anderen Licht zu sehen. Ja. Was mich immer so ein bisschen, was für mich so ein zweischneidiges Schwert ist, ist, dass es im Oktober stattfindet. Jetzt haben wir dieses Jahr natürlich wunderschönen Oktober, trotzdem nachts oder abends ziemlich kalt. Na gut, aber es muss halt dunkel sein dafür. Ja, das ist natürlich wichtig. Ja, das verstehe ich. Insofern ist aber Oktober trotzdem noch das Beste, so viel schaffe ich das dann immer auch nicht, durch die Stadt zu laufen, weil es echt, echt kalt ist. 60 Wahrzeichen schön, werden beleuchtet. Ich finde es sowieso schön, dass es so wiederkehrende Termine im Jahr gibt. Das ist auch, weißt du, im Februar, glaube ich, ist dann wieder Berlinale und so. Das ist auch wenn die dunkle Jahreszeit jetzt kommt, da gibt es trotzdem Sachen, die dich so durchziehen. Genauso Advent ist ja dann bald wieder. Weihnachten, Neujahr. Ist ja nicht so, als dass man sich nicht auch in der dunklen Jahreszeit nicht auf Sachen freuen könnte. Ich freue mich super drauf. Aber das habe ich ja schon letztes Jahr erzählt, dass ich die Weihnachtszeit besonders genieße, weil ich ja im Dezember 1997 bin ich ja nach Deutschland gekommen. Da habe ich diese Fenster gesehen, also es war kalt, es war dunkel und dann habe ich diese Fenster gesehen, in denen diese Leucht, wie heißen die denn? Schwibbögen heißen die, gell? Schwibbögen. Darauf stoßen wir mal an, auf den Schwibbogen, jawohl. Oh, das war so heimisch und das war so ungewohnt und so leuchtend und das hat mir damals echt Hoffnung gemacht und bis heute liebe ich das Leuchten des Weihnachtens, auch wenn es nur Marketingmaßnahmen sind, ja. Ja, nee, aber ich finde es auch schön, also das gehört dazu, das lassen wir uns nicht nehmen, wa? Finde ich auch. Tja. Wie Santa Claus. Gibt es noch andere Sehenswürdigkeiten? Ja, ja, Sehenswürdigkeiten nicht, aber andere Termine, auf die man sich freuen kann. Hier Oktoberfest ist teilweise im Gange. Nee, auch, ist es auch in Berlin so ein Molle und Korn intern. Und ich mal erzählen, also dass ich also natürlich, ich bin ja quasi Schleswig-Holsteiner von Gesinnung, auch wenn gebürtiger Berliner und so weiter, aber Oktoberfest. Vom Herzen her ist der ein Bayer. eigentlich ja nicht, aber trotzdem ist ja Oktoberfest irgendwie so ein Fest, das jetzt über Bayern hinaus, sowieso Export in alle Welt, ist ja klar, aber jetzt auch in Berlin feiert man zusehends Oktoberfest. Es gibt eine ganze Reihe von Oktoberfesten. Ich hab mir das mal ausgedruckt. Da gibt es hier irgendwie Spreewiesen, Oktoberfest am Kurt-Schumacher-Damm ist noch bis zum 14. Hier Spreewiesenfest ist, glaube ich, am Postbahnhof noch bis zum 29. mit Löwenbräu-Festbier, Dirndl und Lederhosen. Oh, zapft ist, gibt es, ja. Besitzt du denn Lederhosen? Nein. Nee, aber ja, dann ziehst du da halt ein blau-weißes Hemd an und Hosenträger oder so, das reicht. Also ich habe mir vor 2 Jahren 2 Dirndl geholt. Also du kannst mir eins leihen. Das ist schon mal ja. Zu deinen blonden Zöpfen würde es passen. Mm. Nee, ich habe sie mir ja ziemlich günstig geholt. Ich glaube, die wurden von 200 Euro auf 80 runtergesetzt, also für 260. Man sieht, Journalisten können teilweise auch rechnen. Ja. Nee, habe ich mir gemerkt, stand auf der Rechnung. Auf jeden Fall, ich fand mich so schön da drin, auch wenn es jetzt sehr, also die sind ja irgendwie sexistisch, diese Dirndl. Weil so die ganze Pracht zum Vorschein kommt. Aber ich fand mich wirklich, wirklich schön darin. Dann habe ich die angezogen und dachte, boah, 160 Euro. Aber eigentlich trägst du das ja auch nie. Und dann habe ich die zurückgebracht und das bereue ich bis heute. Tatsächlich. Naja, jetzt könnte man sie mal. Die waren wirklich schön. Ja, es gibt ja auch also Verleihe diese, für sowas. Nee. Muss man besitzen, sagst du? Ich will das haben. Ja, das müssen wir nochmal holen. Das ist eigentlich so ein original Berliner Outfit. Auch geben wir auch cool irgendwie. Aber lohnt es sich in Berlin so ein Outfit zu holen. Ja, so wie Molle und Kornfest oder so. Das Berlinfest, wo dann 10 Tage gibt es Molle und Korn. Aber gut, das ist so nah dran am Oktoberfest, weil das ist ja auch wie mit Bier und, Weißbier und Obst, da ist ja auch so. So im Süden trägt man das ja auch ganz normal auf der Straße, ne? Oder so ein Trachtenjanker. Aber ich finde, ich sieht sogar bei Männern, so Trachtenjanker sieht sogar ganz gut aus. Ja, ich finde auch Dirndl sieht toll aus. Ja, wenn man. Teilweise gibt es ja auch Hochzeitsdirndl. Ja. So in so Gold und hellen Farben. Wunderschön. Nicht schlecht. Nee, jedenfalls, ich wollte mir mal so ein Oktoberfest mal raus und einfach mal hingehen. Und dann hier in Spandau auch, Zitadelle Spandau ist, glaube ich, auch ganz schön. Kann man drüber machen. Übrigens, da wollte ich nochmal darauf anspielen. Babylon Berlin. Wie gesagt, es zieht sich so als Subthema, zieht sich das so ein bisschen. Oktoberfest, ja, Babylon Berlin. Bisschen so Bruch, aber weißt du, das Aschinger. Nee, ist ja nicht. Ist ja Verkleidungszeit, ne? Ja, ist Verkleidung, genau. Stimmt, also 20er für uns Jahre. Ist Verkleidungszeit, eigentlich Jahre. Ist es ja Trachtenzeit. Eigentlich ist es ja nicht Verkleiden, aber wir überspielen das jetzt. Stimmt, ich glaube wirklich, dass dieser ganze Trend hier zu 20er-Jahre-Partys jetzt durch Babylon Berlin auch nochmal, gerade in Berlin, wo es das eh schon gibt teilweise, aber dass das nochmal so einen Schub erleben wird. Weißt du, es gibt ja so Ballhaus Berlin, Klärchens Ballhaus, ich glaube in Spandau und Pankow gibt es auch Ballhäuser und so weiter. Und hier Bohème Sauvage habe ich mal rausgesucht. In Berlin, 27. Oktober, ist so eine, so heißt die Party irgendwie im Meistersaal in Kreuzberg, glaube ich, wo das so richtig mit Absinthbar und so weiter. Soll jetzt keine Schleichwerbung sein, ich werde da auch gar nicht hingehen. Warum? Weil ich im Urlaub bin. Aber ich finde es interessant. Dass Leute sich jetzt wirklich so zurecht machen oder hier in der Boxhagener Straße habe ich gesehen, gibt es auch so einen Verleih, wo du dir Original 20er Sachen, ja. Jahresachen ausleihen kannst, dann wirfst du dich schön ins Schale, lässt mal das iPhone zu Hause oder lässt man das dann zu Hause, ich weiß nicht. Wenn du so richtig drin sein willst in der Welt, vielleicht schon. Und dann gehst du mal so feiern wie in den 20er Jahren. Ich glaube, dass das echt. Da musst du so ein Fotoapparat mit so einem Blitzlicht, mit so einem. Genau, wo so. Wo dann irgendwie. Wo die Lampe immer durchgebrannt ist, jedes Mal, wenn du ein Foto gemacht hast. Nee, das ist ja das gar ist nicht mit Lampe, das ist doch mit so einem. Mit so einem Pulver. Ja, genau, oder so zack. Dann, ich misch einfach alle Jahrzehnte durcheinander. Genau, ja. Das finde ich toll, sowieso so in eine andere Zeit eintauchen. Das kannst du in Berlin, kannst du es ja auch noch an anderen Orten. Da kannst du ja auch in, was weiß ich, wenn du ans ehemalige, also ins Stasi-Museum gehst oder so, weißt du, wo du noch so original DDR erleben kannst, weil das ja nie renoviert wurde und so. Das sind so diese Zeitreisen in Berlin, das geht dann eigentlich noch. Weißt du, wo das auch noch geht? Wo du gleich ins Ballhaus angesprochen hast, unten an der Spree. Jedes Jahr im Sommer veranstalten die Besitzer von Klärchens Ballhaus, die bauen dann so eine Bühne auf, und zwar im Montbijou Park. Mhm. Und dann gibt es immer Tanzkurse. Also Tango und so, ne? Es gibt verschiedene Abende, Tango oder Mixkurse, wo du Cha-Cha, Walzer und so weiter und so fort tanzt. Ja. Und was mir passiert ist, also es ist wirklich wie eine Zeitreise. Du kommst dahin, es ist eine komplett andere Atmosphäre, anderes Licht. Die Leute sind dann angezogen, so ein bisschen halt so diesem Tanzstil passend. Je nachdem, welcher Tanzstil das dann ist, ist es auch eine kleine Zeitreise. Und so richtig bewusst ist mir das geworden, als ich dann vor ein paar Jahren auf den Treppen saß. Also es gibt so Treppen, die dann nach unten führen zu dieser Tanzbühne. Mhm. Und dann kommt so ein älterer Herr, er sah aus wie so ein Gemüseverkäufer oder so. Also so ein bisschen dicklich und mit so Aldi-Tüten und ein bisschen schäbig, mit so einer großen Nase, dunkle Haare. Und ich dachte, oh Gott, der wird mich jetzt bestimmt anbetteln. Und dann setzt er sich neben mich und holt aus seinen Aldi-Tüten so richtig schöne Tanzschuhe aus rotem und schwarzem Leder. Und dann sitzt er da und fängt an, die richtig liebevoll zu putzen, geht auf die Tanzfläche und fängt an, richtig geilen Tango zu tanzen. Und da war dieser Mensch für mich total verwandelt. Er war so ein richtiger Gentleman aus den 20er, 30er Jahren. Und das war wirklich wie eine Zeitreise. So heute. Das war im Montbijou Park? Das ist im Montbijou Park, immer im Sommer. Habe ich witzigerweise auch eine Geschichte dazu. Und zwar war ich da auch mal mit einem Kumpel und da war, und dessen Vater war dabei. Und da saßen wir am Tisch mit jemandem, der auch, der irgendwie ganz lange schon Tango tanzt, so ein älterer Herr. Der sagte irgendwie hier, ihr müsst euer Geld in. Zum einen wollte er uns Tanzschritte beibringen und sagen, hier, ihr müsst nicht so affektiert, sondern nicht so quasi so Steppschritte oder was, sondern einfach laufen, ja, gehen, nicht so affektiert den Fuß zurücksetzen. Und er sagte, ihr müsst euer ganzes Geld in Immobilien investieren. Was du dann auch getan hast. Was ich nicht getan habe. Stell dir mal vor, ich hätte darauf gehört und 2010 irgendwie in Berlin eine Immobilien und sei es eine Einzimmerwohnung, was man so würde ich heute wie Krösus gesponsert von. Das heißt, die Moral von der Geschichte: Hört auf Leute, die euch Tango beibringen, und wenn die euch gute Ratschläge fürs Leben geben, da kann man ruhig mal. Und das kann man am besten auf diesen 20er Jahre Partys. Vielleicht, ja. Ich find's toll, Babylon Berlin. Ich bin jetzt kommen mir die neuen Folgen, und es kommt ja auch eine neue, eine dritte und eine vierte Staffel dann noch, wird ja auch noch produziert, und ich bin jetzt gerade so richtig drinnen gerade, muss ich sagen. Ich finde es faszinierend. Was ich gemein finde, ist, dass, also wenn ich das Plakat hier angucke, dass ihr Männer gar nicht so viel zu tun braucht, um in die 20er Jahre zurückzureisen, ja, so outfit-technisch. Stimmt, wir haben ja so ein Bild liegen von Gerion Rath und Charlotte Ritter, wie die beiden in den Räumen heißen. Und stimmt, aber er würde mir so einen Hut stehen. Guck mal, er hat so einen Hut auf. Es kommt auf den Hut an, ne? Nee, das würde dir sofort stehen. Würde mir auf jeden Fall besser stehen als Basecap. Ich sehe mit Basecap, also so Cappy, sehe ich, also Schirmmütze, wie man auf Deutsch sagt, völlig lächerlich aus. Da sehe ich aus wie Goofy irgendwie. Aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob die Schirmmützen allgemein so eine Eigenschaft an sich haben. Nee, es gibt da Sachen, die kann man einfach nicht tragen, weil das einfach bescheuert aussieht. Zum Beispiel mein Bruder ist kein Brillenträger, der hat Top-Augen, ja, aber der kann jede Art von Brille aufsetzen, sieht quasi immer gut aus. So, Immobilien. Der macht eigentlich gar nicht mit Immobilien, aber der da so feudal wohnt, was ich letzte Woche erzählt habe, mit der Klingel und so weiter, wo er seine Angestellten, er hat leider keine Angestellten, noch nicht. Ja, Er hat vielleicht in der Badewanne, und wenn du willst, jetzt okay, Molle und Korn ist zu Ende, dreh mal die CD und das Grammophon um quasi, die Schellackplatte, dann klingeln und dann kommt der Bedienstete und macht das für dich. Also meine Haare sind ja schon kurz, so für die 20er Jahre Frisur fehlt da nicht mehr viel, vielleicht noch 3 cm abschneiden, aber ich glaube, ich müsste richtig krass abnehmen. Ja, weil Stichwort. Die Kleider so. Nee, ja, das glaube ich nicht. Aber du siehst ja auch auf dem Fall Charlotte Kompliment Ritter haben. Im roten Kleid. Genau, sie ist Bomben, also toll aus. Danke. Bombig ist das auch wieder vorbelastet, ich weiß es nicht. Hatten wir ja auch schon mal erwähnt. Genau, du hast eigentlich recht hier, so ein 20er Jahre Trenchcoat, Hut, muss man eigentlich nicht viel ändern. In dem Zusammenhang mit den 20er Jahren hast du aber auch noch recherchiert. Und zwar über das mein geliebtes Hipster-Café. Ja, beziehungsweise. Auf einmal wird es wieder interessant. Ja, Aschinger wollte ich, weil das doch ständig da eine Rolle spielt. Aschinger, wo die da immer essen gehen bei Babylon Berlin. Und das war ja in Berlin tatsächlich eine große Kette mit irgendwie, also mit diversen Dependancen. Das ist ja wie so System, Anfänge der Systemgastronomie in Berlin. Also Starbucks der 20er Jahre. Kann man ungefähr so sagen. Ja, nur halt auch mit Bier und so weiter und günstig essen. Das kannst du, was weiß ich, Eibrötchen, Schnitzel und so. Okay, Schnitzel konnten sich da damals jetzt viele auch nicht leisten und so, aber da konntest du für so und so viel Pfennige, konntest du da irgendwas essen. Ich hab's hier doch irgendwo hier ausgedruckt. Was haben wir denn hier so? Schau mal, genau. Hier, Thüringer Rotwurst mit sauren Specklinsen, 90 Pfennige. Das ist sogar angestrichen. Ja, genau. Genau, und da, genau, am Alexanderplatz hatten die einen Gasbratofen, da konnte man gleichzeitig 60 Gänse machen und einen Eierkocherapparat für gleichzeitig 942 Eier. Deswegen konnten die so günstige Preise anbieten. Lange Rede, kurzer Sinn. Was ich sagen wollte, dieses Aschinger A, das gibt es noch irgendwo, und zwar genau im St. Oberholz. Ja. Da ist das noch irgendwie an einem Tresen oder so, ist das da noch, oder was hatten wir gesagt, oder irgendwie, ist das da noch Treppengelände? Am Treppengeländer. Ach so. Nach wie vor also St. Oberholz kennt man eigentlich heute als Hipsterladen. Da sitzen immer so Leute mit Laptops in den Fenstern und haben Projekte. Aber tatsächlich hat das Haus so enden wir auch eines Tages. Historischen Hintergrund. Du zeigst auf mich. Darf ich noch von deiner Bulette? Weil ich wollte gerne Iss mal bitte noch, auf. Weil wo wir am Thema Essen und Aschinger sind, noch gerne in eine Bulette. Sehr schön. Meine Mutter schreibt mir gerade, ich habe die Zahnbürste meines Sohnes bei ihr vergessen. Oh. Ich war am Wochenende in Rostock. Mhm. Tja, dann muss ich das wohl bald holen. Gar nicht passend zu Putzt den 20ern. Selbst oder elektrisch? Elektrisch. Elektrisch, ich auch, ja. Nee, sonst wäre es ja nicht schlimm, hätte man gesagt, okay, kauf neu. Aus welchem Jahr ist reparieren, eigentlich dieses so schließt Lied, sich der Sebastian? Kreis. Aus welchem Lied ist eigentlich Moll und Korn? Das könnte, das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das ist auf jeden Fall nach den 20ern, aber... Wie viel danach, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt Aber hörst nicht. Du das auch? Aber wir hatten sowas Schönes noch vorbereitet, aber das machen wir aber nächste Woche. Ja. Und zwar absurde Fragen im Bewerbungsgespräch. Mist, damit fangen wir nächste Woche einfach mal an. Ja, welcher Charakter wären Sie bei Lost? Wenn du eine Pizza wärst, womit wärst du belegt? Hier sind echte Fragen aus echten Bewerbungsgesprächen hier. Von irgendwie, wo ich sagen würde, sofern wir nicht im Gastronomiebereich uns bewegen, ist die Frage mit dem, welcher Belag wären Sie, wenn Sie eine Pizza wären, würde ich sagen, ehrlich gesagt, Sie Spaßvogel. Mozzarella. Ich möchte mir eine Bewerbung hier mal zurückziehen. Wa? Wenn Sie Dialekt sprechen würden, welchen würden Sie sprechen oder so? Aber Dick Berliner, das gibt dir so was Verschlagenes, so was Gewisses. Vielleicht ist auch albern, Berliner sowieso so Dialekte zu imitieren, Aber. Also eigentlich ist es ja was Gutes, da wollten Arbeitgeber eigentlich kreativ sein. Aber darauf kommen wir nächste Woche zurück. Und dann ich wäre natürlich bei der Serie Lost, wäre ich natürlich einer, der direkt in der ersten Folge in irgendwas reintritt und dann entzündet sich das und dann stirbt der. Also, so jemand wäre ich bei Lost. Nein, bei Lost wärst du derjenige, der in der letzten Folge auftaucht und sagt, habe ich was verpasst? So alle tot, Sebastian hat es überlebt, weil er irgendwo sich die Wellen angeguckt hat. 20 Folgen lang. Aber die Wellen, die waren so schön. Ich gehe jetzt auch mir die Wellen angucken. Bei Sebastian selbe Welle, selbe Stelle, hat man bestimmt auch in den 20er schon gesagt. Da war ja auch schon, dass nächste Woche das Grammophon wieder auf diese Frequenz stellen und Mono und Korn einschalten. Genau. Elidele. Das ist so. Die Zigarette danach. Ja, wie war die Sendung? Wie war die Sendung gewesen? Ich komme einfach komplett so ein bisschen in dieses. Ja, nach 40 Folgen kann Berlinern man ja auch schon mal ins Rinnen. Berlinern ja. reinkommen. Ja. So ein bisschen. War das gut gewesen? Ich weiß es nicht. Es ist doch, ich fand es ganz interessant. Fand ich auch. Wir waren wieder im Flow. Wir waren so ein bisschen im Flow, genau. An dieser Stelle. Sehr schön. Tschüss. Bis denn.